Ich war in eine kleine Pension eingewiesen worden in diesem kleinen Kurort. Ein einziges Zimmer mit den Kindern zusammen. Aber Ansprüche konnte man ja nicht groß stellen. Und ich war das ja so gewöhnt mit den Kindern zusammen. Auch zu Hause in Saarbrücken hatte ich sie zu mir genommen, die Kinderbetten, in unser Schlafzimmer, seit mein Mann weg war. Und das Zimmer war relativ groß in der Pension dort. Aber man kam sich halt fremd vor. Und die Leute machten es einem auch nicht gerade leicht. Sie ließen einen das spüren, dass man eigentlich unerwünscht war. Rucksackdeutsche, Kofferdeutsche. Als ob wir was dafür gekonnt hätten. Aber das Saarland war halt Grenzland und Saarbrücken eine Grenzstadt. Und so haben sie uns halt evakuiert. Es war doch nicht unsere Schuld. Tja, und dann kam das mit den Marken und Bezugsscheinen und allem Ende August. Krieg war dann noch nicht. Da wurde das dann verfügt, zum Zwecke der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung. Das las ich morgens in der Zeitung. Und da dachte ich halt, dass es wahrscheinlich doch Krieg geben wird, nach dem ganzen Aufwand und unserer Evakuierung und allem.